Geburt, verdammter Adams Erbe, gebiert Gottes Zorn den Tod und was verderbe. Denn was vom Fleisch geboren ist, ist nichts als Fleisch, von Sünden angesteckt, vergiftet und beflecket. Wie selig ist ein Christ, er wird im Geist und Wasser bade, ein Kind der Seligkeit und Gnade. Er zieht Christum an und seiner Unschuld weiße Seide. Er wird mit Christi Blut dem Ehrenpurpur kleide, im Taufbad an.